irgendwann alles wieder gut machen können. Also alles, was wir getan haben. Doch das wird nicht funktionieren. Für keinen von uns. komm und dich töten.